Der US-Bürger Kim Sang-deok, der als Buchführungsprofessor der Hochschule für Wissenschaft und Technik Pyongyang eingeladen worden war, beging sowohl in der Vergangenheit als auch diesmal während seines Aufenthaltes in Pyongyang feindselige verbrecherische Handlungen für den Umsturz der DVRK. Nach dem Gesetz der DVRK wurde er am 22. April 8 Uhr auf dem internationalen Flughafen Pyongyang von einem zuständigen Organ festgenommen. Das zuständige Justizorgan der DVRK führt zurzeit eine konkrete Untersuchung über die Verbrechen von Kim Sang-deok durch, der in Gefangenschaft gehalten wird.